Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Gut, ich würde sagen, dann fangen wir mal an, etwas verspätet, und wir begrüßen euch alle herzlich zu dem Wahlkampf-Mumble, das ja jetzt noch ein bisschen erweitert werden soll gegenüber den Sprechstunden, die es vorher gab. Die Berti-Sprechstunde an sich war ja vorher so gedacht, dass ihr da Fragen stellen könnt und Probleme anbringen könnt und wenn irgendwas los ist. Das soll natürlich nicht unter den Tisch fallen und das könnt ihr natürlich auch weiterhin immer gerne tun. Wir wollen das Ganze nur so ein bisschen erweitern, und neben einem, also Inhalt der Sitzung ist so ein bisschen so ein Kurzbericht der vergangenen Woche. Das war ja auch letzte Woche so, wo ihr auch gerne nochmal Tipps und Hinweise geben könnt, wenn ihr irgendwelche tollen Veranstaltungen oder Aktionen gemacht habt und wo ihr sagt, klar, das kann man super oder einfach übertragen auch auf andere Kreise, dann das auf jeden Fall auch gerne kurz umreißen und darstellen. Und dann wäre es halt auch toll, da seht ihr auch in dem Protokoll schon, dass da einmal zum einen Termine der nächsten 7 Tage stehen und weitere angesetzte Termine und darunter nochmal auch die einzelnen Kreise aufgelistet sind, wo auch nochmal die Termine stehen. Hintergedanke ist der, dass bei den oberen Sachen vielleicht, weil das ja auch zum Protokoll werden soll, das Ganze hier, das Pad, dass wir da oben vielleicht so zentrale und größere Termine reinschreiben, also vielleicht nicht jeden Infostand oder Stammtisch, dafür gibt es ja schon Kalender zuhauf, aber vielleicht, wenn euch irgendwie Kandidaten besuchen oder am Infostand ein MDL vorbeischaut, könnt ihr das natürlich auch gerne da in dieses obere Terminfeld mit reinschreiben. Vielleicht kann man so ein bisschen so daran denken, okay, was kann auch in der Presse und von der ÖA nochmal aufgegriffen werden, dass das vielleicht nochmal bespielt wird, auch in der lokalen oder in der Landespresse, und solche Termine da gerne auch oben mit eintragen. Wie ich eben schon sagte, wird dieses Pad hier auch dann jeweils immer das Sitzungsprotokoll, was wir ins Wiki dann stellen werden. Wir zeichnen das Ganze ja jetzt hier auch auf, sodass andere das dann auch nochmal nachhören können oder eben nachlesen können in dem Protokoll. Wir werden eine Terminschiene dann auch aus dem Protokoll extrahieren und die dann über die NRW-Info schicken und über die NRW-Liste. Und auch über Twitter werden wir das dann immer noch bespielen, die Termine, die hier dann halt auch genannt werden. Und die können natürlich, wie gesagt, auch gleichzeitig von der AGÖA mit verwendet werden. Und großes Ziel ist natürlich, dass alle untereinander ein bisschen besser wissen, was so für Termine laufen. Und wir dann da auch immer uns gegenseitig unterstützen können bei den Aktionen und da auch sammeln können und die Presse das Ganze eben auch öffentlichkeitswirksam darstellt. Wir brauchen vielleicht noch Leute, die so ein bisschen mitprotokollieren jetzt hier. Der Leuchtfeuer, der Andi macht das, der begleitet uns auch über Twitter die ganze Veranstaltung so ein bisschen, wie auch bei den Vorstandssitzungen das schon passiert ist. Wie gesagt, wenn da ein bisschen ein Protokollant sich gerne auch eintragen könnte, da in das Pad hinein, die es ins Wiki-Kippen macht vielleicht der Yoshi, der hatte schon bereit erklärt, dass er das übernehmen würde, und die Mail schreiben wir dann, würde ich vorschlagen. Ja, und dann Thomas, wenn du dann auch noch kurz was sagen möchtest, dann würde ich sagen, dass wir danach dann auch anfangen können mit dem ersten Kreis, der dann Aachen wäre. Und vielleicht dazu nochmal zu der Reihenfolge. Wir werden nächstes Mal die Reihenfolge umgekehrt machen, also da hinten im Alphabet anfangen, sodass da sich keiner benachteiligt fühlt, und vielleicht dann beim dritten Termin auch in der Mitte anfangen, mit den, wo wir nochmal gucken müssen, wo die Mitte tatsächlich ist bei den Kreisen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, viel Spaß und lasst uns anfangen. Ja, was soll ich wohl sagen? Im Wesentlichen hast du alle Punkte genannt, die wir jetzt hier quasi abarbeiten. Der Markus Kompa ist auch da, super, wir haben einen Listenkandidaten. Ja, und bevor wir die große Zeit verlieren, lass uns einfach anfangen, das wäre jetzt dann Chossis Stunde. Jo, hi. Ich kann ja mal kurz erzählen, was wir jetzt letzte Woche gemacht haben. Wir haben letzte Woche, Samstag hatten wir ein Intern zum Thema Überwachung. Dann haben wir jetzt auch begonnen mit dem Wahlkampf so langsam. Dann hatten wir vorletzte Woche eine große Krypto-Party hier in Aachen gehabt. Unser Büro war bis zum, keine Ahnung, was überfüllt eigentlich. Gerade eben läuft. Dann, was haben wir noch gemacht? Das war's eigentlich jetzt so. Dann haben wir halt viel Orga-Zeugs gehabt. Wir haben Plakate organisiert, generell unser Wahlkampf, wie wir uns vorstellen. Diese Woche haben wir Termine georgert für eine Kundgebung am 27. 8. dieses Monats. Da werden wir in Aachen Land und in Aachen Stadt eine Kundgebung haben. Am 17. Ich weiß es nicht, warte mal ganz kurz. Am 17. Es sind ziemlich starke Nebengeräusche, vielleicht höre ich die nur, aber es ist manchmal etwas schwierig, dich zu verstehen. Ja, ich klinge nach einem Horrorfilm im Hintergrund. Und bitte auch gerne ein bisschen mit protokollieren hier, die Menschen, die in dem Pad auch drin sind und Thomas, du vielleicht auch gerne vor allem mit noch. Nee, ich sitze gerade auf der Straße, weil wir haben halt hier gerade bei uns im Büro Krypto-Party, deswegen ist gerade schlecht ein bisschen, ich versuche ein bisschen das irgendwie einzudämmen hier. Nee, wir organisieren am 17. soll irgendwie Fraktion NRW nach Eschweiler kommen, um dort eine Veranstaltung zu machen. Ja, das in Eschweiler, das ist die die Petitionstour, ne? Richtig. Wir fangen an mit Plakatieren am Sonntagabend auf Montagnacht. Ja, das war es jetzt eigentlich erstmal so, was an Termin jetzt demnächst erstmal ansteht. Kann ich gleich noch was dazu sagen? Wir haben am Montag eine außerordentliche AG-Wahlensitzung aufgrund von Materialmangel, den wir momentan haben. Der Marc hat vorhin mit Alex telefoniert und sich informiert, ob wir irgendwie noch Zeug bekommen. Beziehungsweise wie so der Stand der Dinge ist mit den Lieferungen von Themenflyern und so. Und das ging ja wohl relativ negativ aus, weshalb wir uns am Montag nochmal zusammensetzen und gucken, ob wir jetzt irgendwie selbst handeln und selbst bestellen werden. Hat Carsten oder beziehungsweise hat Alex da irgendwie weitere Infos seitens des Landesvorstandes bekommen, wann die Themenflyer jetzt kommen oder die anderen Sachen? Weißt du das? Marc meinte auf der FL wohl, dass Alex keine Informationen hat dazu. Das was? Also es gibt wohl keine Informationen dazu, wann was kommt. Gut, dann danke, Jossi, aber vielleicht hast du noch irgendwie, wie läuft die Krypto, wenn du sagst, ihr habt gerade eine Krypto-Party, wie läuft das? Ist es voll so? Habt ihr da noch irgendwelche Tipps oder wer trägt da vor bei euch? Wir haben hier, wie viel? Hört ich gerade nicht. Wir haben eine Person trägt halt vor und dann haben wir noch drei weitere Tutoren, wie man das nennt, die das Ganze unterstützen. Wir haben Beamer aufgestellt, Laptop und werden halt erstmal Einführungsvideos zeigen und dann halt in die Kryptowährung von E-Mails eintragen. Sind das eure Referenten? Sind das Piraten oder sind das welche vom CCC oder so? Nee, das sind unsere Referenten. Könnten die sich, wären die hier je nachdem bereit, diese Vorträge auch woanders zu halten? Das kann ich mal ganz kurz nachfragen, warte mal, weil wir fangen halt erst 19:30 an, ich frag mal kurz nach. Also, es soll wohl schon Anfang Richtung Gladbach gehen, Heinsberg und man wäre auch bereit, zum Beispiel mal nach Düren zu kommen oder so. Ja, dann bitte ich die Vortragenden, die leider ja, wo ich jetzt nicht weiß, wer das ist, sich doch mal bei Sasa zu melden, am besten per E-Mail und ihre Daten da irgendwie zumindest eine Kontaktmöglichkeit abzugeben, weil wir ja gerade so einen Referentenpool aufbauen. Okay, ich werde das mal weitergeben und wahrscheinlich werde ich das den Michael Sam, der wird sich dann mal bei Sasa melden. Super, danke. Ja, hat noch einer irgendwie Fragen an Aachen? Scheint nicht so zu sein. Machen wir weiter mit Bielefeld. Ist denn jemand aus Bielefeld da? Jupp. Dann schieß mal los. Ja, also wir hatten letzte Woche Freitag einen Infostand mit Oliver Bayer. Am Samstag einen weiteren Infostand. Leider ist die Aktion ausgefallen. Wir haben von unserem AK Wifi bekommen, dass der Bielefelder Kommunalhaushalt visualisiert wurde. Das haben wir dann nicht organisiert bekommen. Da wollten wir eine Aktion haben, die wird später irgendwann stattfinden. Da muss ich aber nochmal mit dem Akka-Wifi sprechen. Es gab im Spiel eine Kryptografie, allerdings nicht von den Piraten. Die ist auch per Presse verfolgt worden. Die war hier von einer lokalen Organisation im Hackerspace. Ja, ansonsten ist die Woche jetzt erstmal recht wenig los. Wir plakatieren. Ja, von Sonntag auf Montag und den Montag. Da sind wir gerade dabei auszuarbeiten, wo genau wir plakatieren wollen. Der Michael Gut hat sich da Mühe gemacht und mal geguckt, wo in der Wahl große Stimmanteile waren von uns und dass wir da schwerpunktmäßig plakatieren. Ansonsten ist der Infostand am Samstag. Wo, Entschuldigung, wo wollt ihr, du hast akustisch nichts gesehen, wo wollt ihr das nachgucken, wo die Plätze mit den Kommunalwahl stimmen? Also die Idee finde ich erstmal gut, aber ich hatte das Tuch. Entschuldigung, Landtagswahl, da hat Michael Gugert hat da geschaut, wo da die Stimmen waren, wo wir wie viel Prozent bekommen haben und in den Gebieten wollen wir halt ganz besonders dann plakatieren. Okay, das und wo, weißt du, wo der Michael geguckt hat, sodass das vielleicht auch andere Kreise ihrerseits das Ganze vielleicht nachahmen können? Er ist anwesend und er hat, glaube ich, auch gerade was in den Channel gepostet. Genau, ich habe gerade die Wiki-Seite in den Mumble-Chat gepostet, ja. Ja, also es scheint da eine Arbeitsgruppe zu geben in Bielefeld, aber ganz generell sind die Daten, wie die Stimmenverteilung waren, bis aufs Wahllokal genau bei den Rechenzentren der, ja, das sind staatliche Rechenzentren, ich glaube, vom Land sind die, ich habe jetzt keinen genauen Link, aber die kann man da einsehen, auf jeden Fall, die sind öffentlich. Wärt ihr bereit oder wärst du bereit, deine Kontakte an vielleicht nochmal hier im Pad zu lassen, dass wenn Leute da Nachfragen haben, nochmal wo und wie du das genau gemacht hast, dass sie sich da nochmal bei dir melden können? Ja, klar. Meine, ja, kann ich aber auch reinpacken. Klar. Moment. Moment. Zeile 105 am besten so da. Kannst du nochmal, kann nochmal einer von euch Bielefelder in Zeile 98 gucken, mit dem Bielefelder Kommunalhaus, weil ich habe nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Die Krypto-Party, sagst du, wurde jetzt leider nicht von den Piraten gemacht, sondern von anderen. Weißt du denn, ob da pressetechnisch Echo war und wie da die Resonanz so war? Also kam das gut an in Bielefeld generell, dieses Thema Krypto-Partys, und wurde das angenommen? Also ich war dabei, es waren so, ich würde mal schätzen, 20, 30 Leute da. Der Hackerspace, da wurde Ralf Neumann wurde da auch interviewt, der gehört dazu, der ist Pirat, ist da natürlich aber nicht als Pirat aufgetreten. Auf dem Foto dazu erkennt man ein wenig schlecht, aber auf seinem Laptop ist auch ein Piratenaufkleber drauf. Und ja, es war halt Presse da. Okay, meinst du, das, also habt ihr vor, das irgendwie nochmal aufzumachen von den Piraten aus oder schweben ist das nicht so? Aber das würdest du ja vielleicht auch im Ausblick erzählen, Entschuldigung. Nein, tatsächlich haben wir das nicht vor, von dem mal zu machen. Es geht dann noch irgendwie über großes Interesse, aber das zeichnet sich zurzeit nicht ab. Okay. So, ansonsten noch hattest du die Termine, da sagtest du, ihr seid primär mit Quartieren beschäftigt, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Also der nächste Termin ist dann am 17.08. ein Infostand und am 19.08. kommt die Petitionstour nach Bielefeld. Die Petitionstour, hast du da mit Ines mal abgeklärt, wie das ist mit der pressetechnischen Kommunikation dieser Veranstaltung? Also macht das die AGÖA, bewirbt die das oder macht das die Fraktion über die Fraktionspresse oder sollt ihr das irgendwie von der Kreispresse aus machen? Hast du da eine Ahnung? Also Isabel meinte, das läuft über das Land bzw. über die Fraktion, soweit ich weiß. Aber ansonsten ist da Isabelchen die richtige Ansprechpartnerin. Ja, beziehungsweise ich hatte mit der Ines auch gesprochen, sie hatte mir auch bestätigt, also Presse, sie hat unseren Presseverteiler auch nochmal bekommen, das macht die Fraktion. Also sonst nichts notwendig, weder für uns noch für ÖA. So habe ich das verstanden, so hat sie es mir gesagt. Okay. Ja gut, dann haben wir noch den Punkt Hilfebedarf. Habt ihr irgendwas, wo man euch helfen kann? Wir hätten gerne mehr Material. Ja, das hätten wahrscheinlich alle gerade gerne, wir auch. Ja, ansonsten ist jetzt die Woche erstmal nichts mehr. Gut, dankeschön. Ist denn jemand aus Bochum da? Weiß das jemand? Bochum, das hatte der Bernd Pirat hatte mich da schon informiert, dass er hatte das Blaue da schon eingetragen. Das Grüne waren jetzt schon mal da, dachte ich, ich schreibe das schon mal rein, falls er in dieses Pad nochmal selber reinguckt, oder das können wir vielleicht erstmal so stehen lassen oder kurz auch jemand das für Bochum gerne vorstellen, was da war. Aber von Bochum habe ich auf jeden Fall Rückmeldung bekommen, dass sie heute nicht können, da sie plakatieren irgendwie und verhindert sind. Aber die hatten ihre Infos schon reingeschrieben. Ja gut, dann steht hier bei Bochum, kann ich mal vorlesen, unter Kurzbericht Aktion Bürgersommerfest. Dortmund überlegt, das zu veranstalten. Hättet ihr da Tipps? Da kann man direkt mal nachfragen. Hat jemand Tipps dafür? Ja, das müsste ja dann an die Bochumer die Frage. Wenn die Bochumer jetzt nicht da sind, dann ist das, das ging schon direkt an die, weil da, dass die von dort noch mal ein bisschen berichten. Die hatten ja da ihr größeres Bürgersommerfest, glaube ich. Ach, das hast du geschrieben. Ja, ich komme aus Dortmund und wir überlegen das halt auch und da würde ich halt gerne mal, hätte man sich doch mal austauschen können, ob da irgendwas empfehlenswert war oder was man hätte besser machen können oder so. Das war einfach nur. Ich hatte die Hoffnung, dass Bernd vielleicht nochmal reinguckt oder für mich als Rückdingens, dann werde ich ihn so einfach außerhalb nochmal fragen. Alles klar. Ja, was haben wir dann sonst noch da? Das war die Anti-Prison-Demo. Die war gut besucht und mit gutem Presse-Echo. Es gab einen Infostand mit einem MDL. Da waren auch viele Leute, obwohl es geregnet hat, steht hier. ja, Flyer brauchen wir auch. Und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, das war es im Wesentlichen, was wir da noch rausnehmen können von Bochumern, oder? Achso, ich habe nochmal reingeschrieben auf die Frage, auf welche Flyer kommen. Da habe ich auch angemerkt, bitte in der Landesvorstands nachfragen, weil wir die Infos halt selber von da kriegen. Eine Übersicht der Flyer, die mittels von KV-Budgets erworben werden können im P-Shop. Da gibt es ja auch so kleinere Infostandpakete und nicht nur diese Riesenmengen. Den Link habe ich nochmal reingepackt in Zeile 124. Der Unterpunkt Flyer, kleinere Mengen schnell ablagert. Das ist in der Menüleiste am linken Rand. Der LAFO hat sich ja entschieden, folgende Flyer aus den Landesmitteln bereitzustellen. Boah, ich wollte das Sitzungsprotokoll noch nachlegen oder das Datum nochmal rausgesucht haben. Habe ich jetzt nicht gemacht. Da seht ihr die Themen, die ihr also aus den Mitteln des Landesverbandes bekommen werdet. Diese Flyer gibt es. Das schließt nicht alle Flyer ein, die vorhanden sind, aber da bitte im P-Shop nochmal selber gucken, welche es da gibt und die könntet ihr sonst da aber auch bestellen, jeweils dann natürlich aus euren KV- oder VKV-Budgets. So, ja, hier steht noch Mails der Berti, bitte immer TLDR, die bitte kurz und knapp, die ist auch immer da drin, wir werden das dann auch jetzt voranstellen und nicht mehr ans Ende stellen. Das ans Ende stellen hatte natürlich den Hintergrund, dass wir den Wunsch haben, dass ihr die Mails natürlich auch komplett lest und nicht nur das TLDR, was ganz unten steht. Aber wir können das auch gerne an Anfang packen für die Leute, die wenig Zeit haben für Mails, was ich durchaus nachvollziehen könnte. So, und dann, doch, da steht ja noch so ein bisschen was doch hier. Genau, Termine, magst du die nochmal sagen, Thomas? Ja, Termine. Am Freitag, dem 10.8. steht hier Grillen mit Plakatierungsbeginn. Deswegen wahrscheinlich gerade keiner da, richtig. Das scheint also auch irgendwie öffentlichkeitswirksames zu sein. Dann ein Pressetermin am 13.8. mit Mel, Andreas und Christina. Ich nehme an, Andreas Graf ist gemeint. Im Bergbaumuseum, da ging gerade eine Mail über die NRW-Info drüber mit diesem Thema. Der Nico Kern ist auch da und jemand will was sagen. Achso, ja, haben Sie die jetzt doch über die Presse jetzt mal rausgeschickt, weil das eine ziemliche Diskussion war. Aber wenn die jetzt raus ist, ist es ja gut. Die PM meine ich. Ja, und am Mittwoch, den 14.03. ist ein Vortrag, Fragezeichen, Markus Kompa, Fragezeichen in Bochum. Das scheint also diese neue Vortragszeit zu sein, was über Krypto-Party hinausgeht. Ja, sonst noch was zu sagen zu Bochum? Scheint nicht so zu sein. Kommen wir zu Bonn. Bonn, ist jemand da? Das wundert mich nicht, weil der Direktkandidat ist auch der Wahlkampf-Ansprechpartner in Bonn, der Klaus Bendorf. Der ist im Urlaub, soweit ich weiß. Dann kommen wir zu Borken. Harald? Ja, soweit ich war, den Koblenz im Piratenbus heute. Ja, vielleicht ist er sonst irgendjemand aus Borken da. Hätte ja sein können. Scheint aber nicht so zu sein, dann kommen wir zu Coesfeld. Das ist immer mein Lieblingspart von der Sitzung, da wo sich keiner meldet. Dortmund, haben wir da jemanden, außer Christina? Nö, da musst du wohl ran. Ja, Infos aus der Vorwoche. Wir machen eigentlich immer Infostand, aber es war jetzt nichts Größeres. Ich bin jetzt auch nicht so aktiv immer selber bei den Infoständen vor Ort, muss ich gestehen. Aber das machen wir regelmäßig in jeder Woche und auch mehrere in den einzelnen Bezirken hier in Dortmund. Ich sage dazu zu meiner Rettung, ich habe einen gebrochenen Zeh. So eine kleine Ausrede habe ich im Moment. Berichte, Aktionen, ja, wir werden ja, ist jetzt nicht nächste Woche, den CSD noch haben. Und die Petitionstour, sage ich aber auch schon mal, die wird auch bei uns sein am 21.08. Wir werden das Ganze verbinden mit auch einem Vortrag von Melanie abends beim Stammtisch. Vielleicht auch der Thomas Weyers noch da mit bei, weil wir den Tag dann auch so ein bisschen unter den Tag der Bürgerbeteiligung stellen wollen. Das ist bei uns der 21.08., meine ich, wo die Petitionstour bei uns ist. Und genau, am 24.08. haben wir unsere Demo hier. Ich trage es auch gleich sonst nochmal ein. Weil wir ja beim IDP leider nicht demonstrieren können gegen Überwachung, weil da die Rechten hier irgendeine Demonstration haben und die das Ordnungsamt oder Polizei es uns verwehrt haben, da eine Demo parallel auch zu machen. Wie gesagt, bei der Petitionstour nochmal an dem Tag zurück. Morgens haben wir hier dann das, mittags oder nachmittags machen wir dann einen Infostand, wo auch die MDL dann noch kommen werden, Melanie auch. Und dann können wir bei diesem Infostand abends dann gleich schon den Vortrag von Melanie bewerben und da auch die Bürger da sind. Das soll auch ein Stammtisch sein, wo dann halt auch Bürger ganz herzlich mit eingeladen zu sind, weil sie dann auch unseren Kandidaten oder Listenkandidaten dort Fragen stellen können. Ja, plakatieren tun wir ab heute Nacht. Ja, wo haben wir das immer mit dem Plakatieren? Unter welchem Ausblick auf Folgewochen? Ja, oder? Ja, wir, denke ich, müssen da nachher sowieso noch mal ein bisschen übers Protokoll und das ein bisschen ordnen zum Teil. Gut, ja, ich versuche mal mit drauf zu achten, dass das klappt, aber ja, das war schwierig. Ja, das war's dann soweit aus Dortmund. Gibt's noch Rückfragen? Ihr schweigt wieder alle, dann Duisburg. Sollten wir wohl die Britta bitten, das nachzutragen. Dann kommen wir zu Düren. Markus? Ja, guten Abend zusammen. Also Infos aus der Vorwoche. Wir haben schon seit Juli halt immer regelmäßig in der Dürener Innenstadt einen Infostand. Der ist auch recht gut angenommen. Da kommt man auch durchaus mit Leuten im Dialog. Und das läuft bisher ganz gut. Und soll dann natürlich auch noch weiter beibehalten werden. Aber da komme ich dann zu Ausblick dann auch nochmal zu. Sonstige Aktionen darüber hinaus haben wir jetzt erstmal in jüngerer Vergangenheit nicht gehabt. Da kommen wir auch noch zum Ausblick. Da haben wir dann auch was geplant. Wir sind dann auch dabei, jetzt für die anstehende Plakatierung aus Kosten- und Arbeitsgründen halt zu überlegen oder beziehungsweise auch getestet worden, was auch schon dokumentiert ist, die Affischenplakate dann auf die Hohlklammerplakate anzubringen, weil das ja natürlich, wenn das klappt und haltbar ist, wonach es jetzt aussieht, das natürlich Geld und Arbeit sparen könnte. Wir müssen halt noch gucken, wie wir das dann noch ein bisschen preisgünstiger hinkriegen, weil wie schon im Pad drin steht, ist das momentan noch ein recht teures Vergnügen. Akute Probleme haben wir jetzt soweit eigentlich erstmal keine. Dann Ausblick auf die Folgewoche. Wir planen ebenfalls eine Krypto-Party. Angedacht ist der 28. Da wird man sich aber denke ich mal, nochmal kurz schließen. Gerade auch mit den Aachenern. Das wurde dann auch schon auf dem letzten Stammtisch halt am Mittwoch auch schon festgehalten. Dann ist die Dürner Lokalpresse halt drauf zugekommen über Thomas, also Dummfilm auf mich. Die wollen dann in der nächsten Woche dann für alle Direktkandidaten im Kreis so eine Art Kurzporträt erstellen, wo die alle gegenübergestellt und einander vorgestellt werden. Das läuft dann auch noch. Wann das veröffentlicht wird, ist noch unklar. Die Redakteurin oder die freie Autorin wollte mich dann noch nächste Woche kontaktieren. Die Plakatierung soll dann auch im Laufe der nächsten Woche beginnen. Details stehen noch nicht fest. Da wollen wir natürlich dann eher früher als später anfangen. Und dann werden wir natürlich auch einen Plan erarbeiten, wer wann wo was plakatiert. Wobei es natürlich bei uns mal ein bisschen schwieriger ist, weil wir sind halt ein sehr ländlich geprägter Kreis. Da sind natürlich dann auch recht große Entfernungen zwischen den einzelnen Dörfern zurückzulegen. Weil wir haben eigentlich nur zwei Orte, die als Stadt durchgehen, nämlich Düren und Jülich. Ansonsten halten wir weiterhin bis zur Wahl an den Infoständen in Düren fest. Immer jede Woche, jeden Samstag und ab diesem Samstag dann zusätzlich auch in der Jülicher Innenstadt. Ja gut, Hilfebedarf, klar, Flyer auch und ansonsten haben wir schon für sonstiges Material, was noch fehlt, auch schon entsprechend Kostenerstattungsantrag gestellt an Büro und Material beziehungsweise für den Wahlkampfstand. Das wäre soweit aus meiner Sicht alles. Ansonsten kannst du, Thomas, ja noch kurz ergänzen, wenn noch was Wichtiges vergessen wurde. Ich habe ja eben schon ergänzt, das mit den Plakaten, weil ich das eigentlich für ganz nett halte, da diesen Test den anderen zur Verfügung zu stellen. Aber ansonsten fällt mir auch nichts ein. Ja, dann war es das aus meiner Sicht aus Düren. Ich glaube, dass die... Ich meine, ich habe Fotos aus Osnabrück oder aus Niedersachsen vielmehr gelesen, die das nämlich, meine ich, so gemacht haben, auch zum Teil mit den Plakaten, also das auf die alten Hohlkammer zu kleben. Vielleicht da nochmal in Osnabrück oder da in Niedersachsen nachfragen, ob die da vielleicht auch Tipps sonst noch haben. Ja, das kann ich ja gerne machen. Ist denn jemand aus Düsseldorf da? Ich nehme das mal als Nein. Ja, Moment. Nächste Stadt wäre Ennepe-Ruhr-Kreis. Ist denn da jemand? Auch nicht, schade. Essen. Haben wir jemanden aus Essen? Aus Euskirchen ist, glaube ich, niemand da. Das würde ich doch, glaube ich, sehen. Gelsenkirchen. Wäre es nicht einfacher und würde es viel schneller gehen, einfach die Anwesenden durchzugehen? Guter Vorschlag. Jo. Können wir auch so machen. Also wir wollten uns halt ein bisschen an die Reihenfolge hier aus dem Fett halten. Aber gut, ja. Naja, es sind ja jetzt nicht so viele in dem Fall, das ist ja noch überschaubar. Nee, das stimmt schon. Wen hatten wir denn schon? Ja, Bernd ist aus Thüringen, Blackbird, wo bist du denn her? Das passiert nämlich dann, da sagt keiner was. Ich würde mal sagen, Kreis Recklinghausen ist als Nächste, oder? Ja, ich gucke jetzt einfach mal, ich lese mal ein paar Städte vor und gucke, ob sich jemand meldet. Gütersloh, Hagen, Hamm, Heinsberg, Herford, Herne, Hochsauerlandkreis, Höxter, Kleve. Alles keiner, dann darf der Andi hier zu Köln erzählen. War ich jetzt dran? Ja. Ach ja. ich habe das auch eben ins Pad reingebackt. Ja, wir haben uns natürlich an das Stop-Watching, Stop-Watching-As-Demo beteiligt. Wir hatten letzte Woche vor einen Vortrag, Vortragsreihe. Läuft bei uns soweit an. Zurzeit ist Ferienzeit, bedeutet ein bisschen was weniger, aber trotzdem so ein-, zweimal im Monat haben wir auf jeden Fall immer einen Vortrag. Ja, was jetzt natürlich viel kommt, sind Straßenfeste, Wochenends. Das haben wir jetzt auch die nächste Zeit so ein bisschen viel. Ja, die Gamescom, ganz klar. Ja, IDP 13 wird jetzt auch vorbereitet. Ja, an und für sich, ja, ob da jetzt Hilfe großartig benötigt wird, ich glaube nicht so viel. Ja, ansonsten werden wir uns auf jeden Fall melden. Gut, dankeschön. Du meinst, ihr habt letzte Woche einen Vortrag gehabt, hattet ihr irgendein bestimmtes Thema? War das eine Krypto-Party oder einfach nur irgendwas Politisches? Ja, es hat jemand zum Thema Piraten wohl eine Arbeit geschrieben und die hat er uns vorgestellt und darüber haben wir dann auch entsprechend diskutiert. Ging um uns intern und wie wir nach außen wirken. Ich hatte da zwar aufzeichnen wollen, hatte aber irgendwie ja speichermäßig etwas Pech gehabt. Es ist halt das Missgeschick passiert, dass der Film jetzt nicht mehr lesbar ist. Kann man mal fragen, ob man deren Arbeit auch irgendwo downloaden kann, lesen kann oder so? Ja, müsste ich gucken. Also da müsste ich jetzt erstmal ein bisschen suchen. kann ich aber nächste Woche gerne vorstellen. Es wäre vielleicht auch noch weiter eine Idee, ob der Mensch, der das bei euch vorgestellt hat, auch bereit wäre, vielleicht nochmal den einen oder anderen Stammtisch auch zu besuchen und das dort auch vorzustellen und da ein bisschen drüber zu diskutieren. Vielleicht kannst du den nochmal fragen und er möge sich doch bei uns auch nochmal melden, dass wenn er bereit ist, das auch woanders zu machen, dann übernehmen wir das gerne mit der Vermittlung oder über dich, das ist ja egal, aber ich fände es ganz gut. Da kann ich gerne am Montag mal ansprechen. Wir haben da ja ein Team Vorträge und entsprechend sind uns da immer E-Mails und so weiter alles immer bekannt. Das geht bei uns tatsächlich einen recht bürokratischen Weg sogar. Gut, hat noch einer Fragen an Köln? Dann mache ich mal weiter mit der Prozedur wie eben. Krefeld, Leverkusen, Lippe. Märkischer Kreis, Mettmann, Minden, Lübecke. Moment, Leverkusen, habe ich das gerade richtig gehört? Ah, ja, Leverkusen, du darfst was zu Leverkusen erzählen, klar. Ja, also zu Leverkusen ist Folgendes zu sagen. Wir werden am Montag den Piratenbus bei uns haben, haben da jetzt kurzfristig was zusammengestemmt, obwohl das relativ überraschend kam. Hieß zwar mal irgendwann, der Piratenbus könnte zu uns kommen, aber das war ein Könnte. Dann hieß es plötzlich, ja, der Piratenbus kommt. Dankenswerterweise kriegen wir auch Unterstützung von Listenkandidaten und von einem der MDLs, sodass wir durchaus mit einigen Leuten da sein werden. Wir wissen allerdings noch nicht genau, wie viele dann da vorhanden sein werden. Wir haben parallel auf Vorschlag von Monika Pieper, war das, glaube ich, die das an den Harald Franz herangetragen hatte, eine Kundgebung angemeldet, aber inwieweit die stattfinden kann, wissen wir halt noch nicht, weil wir nicht genau wissen, wie viele Piraten dann tatsächlich kommen. Wir rechnen mal mit so 7 bis 15, aber im Moment fest zugesagt haben erst 7. Das könnte also etwas mau sein, da dann sich mit Transparenten hinzustellen. Da würden wir dann gegebenenfalls darauf verzichten und nur halt den normalen Infostand neben dem Piratenbus irgendwie treiben. War in der letzten Woche irgendwas? Wir haben in der letzten Woche nur Orga dafür gemacht. Okay, macht ihr Infostände oder so? Ja, halt jetzt neben dem Piratenbus und dann Ende des Monats nochmal ein, wie das im September aussieht, wissen wir noch nicht. Das wird dann so peu à peu in den nächsten Tagen noch weiter kommuniziert werden. Wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Plakate, die noch aufgehangen werden müssen. Ich habe aber auch noch eine aktuelle Frage bezüglich dieses Termins. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade in das Revue passieren lassen reinpasst. Mach einfach. Klar. Es gab ja die Rede davon, dass es diese Bundesflyer gibt, die allerdings von einigen Seiten aus kritisiert wurden. Das wäre nicht ganz gut lesbar etc. Dann hieß es, NRW würde eigene Flyer machen, die für diese Woche angekündigt waren. Gibt es da einen Stand zu einem aktuelleren? Weil ich war eben noch mal im Verwaltungsportal, im Shop, da waren die noch nicht zu kriegen. Weil wir würden die natürlich gerne am Montag schon irgendwie verteilen. Nur sehe ich das jetzt gerade so ein bisschen davon schwimmen, dass wir die nicht kriegen werden bis Montag. Würde ich doch sagen, das kann, wie gesagt, ist da immer noch, wir kriegen die Infos halt auch nur vom Vorstand eigentlich meist zurückgemeldet, aber da kann Paki ja vielleicht nochmal was zu sagen, ob Paki weiß, wann die Themenflyer, weil Paki, das ist ungefähr die brennendste Frage, die die Menschen hier interessiert, wann die Themenflyer kommen. Ich war jetzt gerade kurz mit Ali am Telefonieren. Die Themenflyer sind bestellt. Müsste ich jetzt den Carsten auch nochmal fragen, ob der schon einen Liefertermin hat, aber die müssten spätestens nächste Woche da sein. Also doch noch später. Gut, dann wird das für Montag wohl nichts. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Fanrechte-Flyer da sind. Ich weiß nicht, Solsken, du bist auch in der Berti. Hast du da noch was gesehen, was sonst noch reingetrudelt ist? Nein, und wir sind auch mit, wir warten selber bei den Themenflyern auf die Info von euch, wann die kommen halt, weil die Leute halt ständig nachfragen bei uns. Die Fanrechte-Sachen sind da, richtig, die sind auch schon zum großen Teil verteilt worden. Und genauso wie die Postkarten, die haben wir jetzt auch mal einen großen Teil in die Berti jetzt aufgeholt, um sie von dort weiter zu verteilen. Aber ansonsten. Mit den Postkarten meinst du, wenn ich mich nicht täusche, jetzt auf die Dinge ziehe, die Ruhrgebietspostkarten mit den Tauben, ja? Richtig, da aber die Verteilung dort über Oberhausen noch nicht so ganz günstig war, irgendwie haben wir halt auch überlegt, die jetzt auch nicht nur auf das Ruhrgebiet, sondern auch an andere KV mit rauszugeben, weil wir da wohl noch eine ganze Reihe von haben. Hm. Ja, Paki, wo du gerade da bist, magst du was zu Düsseldorf erzählen, weil es war noch niemand da? Ja, gerne. Also morgen wird ab 9 Uhr ein Infostand sein in der Nordstraße mit dem Kai Schmalenbach und dem Christopher Schrage und mir. Ich werde allerdings etwas später kommen, weil ich den Bus noch von Düsseldorf nach Hilden fahren muss. Da hat Harald mich drum gebeten. Und ich werde dann in der Nordstraße sein. Ich denke mal, ein paar andere Piraten werden da auch noch kommen. Und dann wird es in der Shadowstraße noch einen Infostand geben. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, nachmittags oder abends wird es bei der Berti auch nochmal einen Stand geben. Weil da ist nämlich Bui Bui. Und morgen gibt's in der Berti halt diese Krypto-Veranstaltung mit Markus Kompa und dem Kaimi. Was ist Bui Bui? Bui Bui ist dieser Flohmarkt. Da kommen ungefähr 1000 Leute und da ist immer ganz cool, wenn du dann einen Infostand stehen hast. Ja, das mit der Krypto-Party, da habe ich jetzt leider noch nicht so die Kenntnis von genommen, aber ja, sag's, also morgen ist die auch in der Sonntag. Achso, Sonntag, also übermorgen. Ging aber auch über die, ich glaube, NRW oder NRW-Infoliste von Sasa, die sagte, die schrieb halt, dass das die, ja, die Startveranstaltung wird von dieser ganzen Krypto-Reihe. Ja, ja. Habt ihr da mittlerweile Werbung für gemacht? In Düsseldorf? Ich bin dabei. Also es ist über die Facebook-Seite, Twitter-Account und auf dem Blog drauf. Und ich habe kleine Flyer gebastelt, die werden ausgedruckt und heute Abend bzw. morgen auf den Infoständen verteilt und in der Stadt noch verteilt. Ja, und dann halt morgen Abend nochmal in der Berti und in Bilk. Okay, ich nehme an, Sasa hat das dann, weil sie auf uns nicht zugekommen ist, Die Orga mit Schlüssel und so und allem und herrichten und das macht dann Sasa alles, oder? Das macht die Britta, soweit ich weiß. Die Britta sind gerade. Das liegt über mich und Britta, Christina. Genau. Okay. Am 5. hatte die Sasa die Mail geschrieben, warte mal. Ist ja jetzt auch egal, es geht ja jetzt nicht hier, wir wollen das jetzt nicht mit einer Sache hier. Das ist dann alles geklärt, nehme ich so zur Kenntnis und dann findet das da statt, also am Sonntag. Um welche Uhrzeit? 16 Uhr. Und es werden in Düsseldorf jetzt regelmäßig Infostände veranstaltet, also immer samstags in der Nordstraße um 9 Uhr. Das ist ein regelmäßiger Termin, weil der Kai das macht und schon gesagt hat, er macht das regelmäßig. Ich denke mal, dass es auch in der Shadowstraße jetzt durchgehend Infostände gibt. Wir plakatieren ja erst ab dem 23. Wir sind eine der letzten, die haben festgelegt, dass erst ab dem 23. plakatiert werden darf. Aber wir haben schon Infostandgenehmigungen. Wir können im Prinzip im ganzen Stadtgebiet ab sofort Infostände machen, wo wir wollen. Wir müssen halt nur gucken, dass es nicht in der Nähe von der Polizei oder irgendwelchen Zufahrtsstraßen ist. Okay, gut. Ich werde dann nächste Woche, denke ich mal, kommen diese Schirme mit so einem Schirmständer und dann klappere ich sowieso meine Wahlkreise ab und mache da irgendwie alle zwei Tage mal irgendwas. Wo das jetzt nicht sagen soll. Es gibt viele Leute, die warten auf diese Schirme vom Landesverband. Ich weiß, ich habe eben die Rückmeldung vom Carsten bekommen, dass der Produzent die am Montag rausschickt und dass sie dann wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag in der Berti ankommen. Das ist doch mal eine schöne Info. Wann? Mittwoch oder Donnerstag? Ja, weiß ich nicht. 2-3 Werktage, denke ich mal, ne? Dann hoffe ich, der Carsten sagt uns nochmal Bescheid, wann genau, damit wir jemanden haben, der die da auch ins Lager packt. Gut. Das sind dann aber alle für den gesamten Landesverband, ja? Weil das, wie Thomas eben schon angedeutet hat, das wird sehr oft auch gefragt, steht nicht umsonst bei den FAQ, was mit den Sonnenschirmen ist. Jo, ich schreibe ihm das. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Stadt. Lippe, Märkischer Kreis, Mettmann, jemand da? Minden-Lübbecke, Mönchengladbach, Mülheim an der Ruhr. Münster, Oberbergischer Kreis, Oberhausen. Olpe, Paderborn, Recklinghausen. Ja, aber sicher, doch, steht auch schon genug drin. Also, wenn es um irgendwas geht, bin ich immer der Ansprechpartner, habe ich extra mal hingeschrieben. Zurzeit sind wir in Vorbereitung, das heißt, wir bunkern unsere Lager. Wir haben einiges gekriegt. Ich habe mir gestern auch diese Postkarten abgeholt. Ich habe übrigens unten einen Link reingetan, die gibt es auch als Türanhänger, die haben wir jetzt gekriegt. Könnt ihr ein Ende sehen. Ja, für uns sind zwei Termine relativ wichtig. Einmal der 23.8., Merkel in Recklinghausen, die soll vollgetrollt werden. Solskin kümmert sich darum, ich bin da auch ein bisschen involviert und so weiter. Wir hoffen, dass wir den Piratenbus auch da haben. Wir wollen, wenn wir dann Merkel genug geärgert haben und die dann beleidigt abhaut, abends ins Komma gehen. Das ist eine unserer Stammkneipen gewesen, die leider zumachen muss. Die macht also am 31. zu und wir wollten das halt so als Abschluss machen. Dann ist auch ein bisschen glücklich. Ja, wir plakatieren natürlich fleißig, den Link kennt wohl jeder dahinter. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Zuckerwattemaschine uns bestellt, die ist natürlich ganz beliebt, damit war ich gestern noch in Oberhausen und ja, ich hätte auch Stunden länger bleiben können. Die gehen genauso gut wie die Piratensäbel, also was immer ein Grinsen auf dem Gesicht hat, funktioniert sogar bei Erwachsenen. Klar, was haben wir? Immer zu wenig Piraten, ich glaube, das weiß jeder. So, Aktionveranstaltung, klar. Der 23.8., da möchte ich, wenn es geht, die ganze Piratenpartei da haben. Geht natürlich nicht. Also jeder, der Zeit hat, der möchte bitte da sein. Wir fangen also Nachmittag schon an. Merkel sollte zwischen 19 und 20 Uhr. Zurzeit ist die Planung auf dem Rathausplatz. Ich weiß nicht, ob sie das wieder umschmeißen, weil vorher war der Marktplatz gedacht. Wir versuchen da gerade das mit den Genehmigungen hinzukriegen, ob wir da irgendwo einen Infostand hinstellen dürfen und so weiter. Dann haben wir noch etwas Schönes, und zwar haben wir den 28.8. Da gehört übrigens Daniel, Simone und Paki hin, sehe ich gerade. Und da haben wir eine Wahlkreisveranstaltung hier in Dorsten. Wir wollten mal wieder so Dorsten beleben. Da ist also gar nichts los piratisch. Da war früher mal was, aber ist alles eingeschlafen. Deswegen hatte der Harry und ich die Idee gehabt, dass wir halt ein paar Prominente da einladen und den Direktkandidaten und so weiter. Ja, möchte ich natürlich auch ganz viele Piraten sehen. Also wir haben es vor, dass so zwei, drei Piraten am Anfang etwas erzählen, so ein bisschen Überwachung starten und dies und jenes. Und je nachdem, ob dann halt ein freies Gespräch zustande kommt oder halt noch zwei, drei andere kleine Anrisse von Themengebieten. Ne? Also es soll also eine Informationsveranstaltung, eine Diskussionsveranstaltung sein. Also Piraten stellen sich den Bürgern so nach dem Motto. Ich habe auch einen Peter verlinkt, da steht ein bisschen mehr, ist aber noch nicht ganz vollständig. Ja, wir haben einen Wiki-Kalender, könnt ihr unten draufklicken. Der kann übrigens für alle Kreise benutzt werden, nicht jetzt dieser, sondern die Vorlage dafür. Müsst ihr dann mit mir meinen Kontakt treten, der ist relativ universal programmiert. Hilfebedarf ist natürlich klar, jetzt mache ich mal eine Pause. So, jetzt habe ich runtergeskippt. Presse für den 23.8. ist ja wohl selbstverständlich, aber Solsken kennt den Termin ja. Und natürlich für den 28.8., aber Sosa kennt den Termin auch schon. Nur, dass der nicht vergessen wird. Natürlich, klar, hunderte von Piraten am 23.8. in Recklinghausen. Wer kommen will und so weiter, wir haben ja schon bei einer Bettenbörse nachgedacht. Alle Infos an mich, an Solsken oder Melanie, sind da alle drin. Und dann haben wir, wie ich schon sagte, diese Taubentüranhänger. Ich habe da mal ein Bild hingetan und die Vorlage. Und das war's. Noch Fragen? Nein, wir sind wahrscheinlich alle offensichtlich gerade sehr baff. Nein, sehr gut, sehr coole Infos. Und ja, du hast ja auch schon gesagt mit den Melden und so, aber ja. Und wie gesagt, am 23.8. wünsche ich mir die Hasel-Piratenpartei in Recklinghausen. Also mein Idealbild, dass Merkel weit nach Hause geht, weil sie keine anderen außer Piraten gesehen hat und alle in Orange da rumlaufen. Mal gucken, wie weit wir dem Idealbild entgegenkommen. Danke. Gehen wir mal weiter durch die Kreise. Remscheid, Rhein-Erft-Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis. Rhein-Kreis Neuss, Rhein-Sieg-Kreis, Siegen-Wittgenstein. Soest, Solingen, Steinfurt. Unna, Viersen. Viersen steht hier, was ist der Emanuel da? Oder wer auch immer. Also ich wäre da für Unna. Ach, für Unna. Claudia, hallo. Ja, ich bin später gekommen, weil ich eben erst Hause gekommen bin. Ja, hau rein. Ja, hast du den Red-Link? Nein, habe ich gerade ein paar Mal nachgefragt. Ich habe ihn noch nicht. Dann geben wir dir den, dann kannst du vielleicht was strukturierter reden. Das ist super. Wir sind in Zeile 582. Und schon merkt man, wie viel mehr Leute ins Bett reingehen. Wir sollten den Link öfter posten. Wir sollten den regelmäßig immer wieder in regelmäßigen Abständen vielleicht einfach mal posten, so fürs nächste Mal. In welcher Zeile sagtest du gerade? 582. Ah, ich hab ihn. Ja gut, also allgemeine Infos. Wir haben hier unseren Wahlkreis für den Bundestagswahlkreis zweigeteilt bekommen. Das heißt, wir sind einmal mit Lüden, Selm, Werne, mit Hamm zusammen, was ein bisschen unglücklich ist, weil Hamm so ungefähr 40 Kilometer entfernt ist und Unna eins zweiten Wahlkreis bildet. Im Moment ist auch ein bisschen Sommerferienflaute, da hatten sehr viele Ferien geplant. Läuft aber trotzdem, also die erste Plakatierungsaktion hier ist angelaufen und jetzt müssen wir nur noch irgendwie die nächsten Plakate von Hamm hier runterkriegen. Und ja, in Hamm gab es dann letztens auch die erste Krypp-Party. In Lünen versuchen wir gerade Leute und Räumlichkeit irgendwie zusammenzubiegen. dann läuft das hoffentlich vor der Bundestagswahl dann auch nochmal. Wann war die Kryptoparty? Die war Mittwoch vor einer Woche. War auch recht gut besucht, waren zwar größtenteils politisch motivierte Leute, das heißt viele von der Linken und lokalen Sozialvereinen. Antifa war auch da, aber trotzdem mit großem Interesse aufgenommen. Es waren ungefähr, ich sag mal über den Daumen geschätzt, 20, 25 Leute da. Wiederholt ihr das dann, die Kryptoparty? Ja, ich sag mal, wir sind ja hier im Kreis Unna mit einem Piratenbüro organisiert und wollten das dann hier praktisch für den Kreis Unna dann auch nochmal machen. Kreis Hamm ist ja ein eigener Stadtkreis oben. Okay, in Hamm war die Kryptoparty, ja? Genau. Und Hamm ist als Bundestagswahlkreis mit selben Werne Lünen, also mit dem halben Kreis Unna zusammengelegt. Gut. Ja, hast du irgendwelche Tipps für uns? Irgendwelche Probleme sonst noch? Was passiert in den nächsten Wochen? Das ist das Wichtigste. Also wir haben jetzt eigentlich ab übernächsten Wochenende jedes Wochenende Infostand. Was bei uns recht gut läuft, ist, dass wir da auch wirklich, wir haben einen rollierenden Stammtisch durch die ganzen Kreisstädte durch. Dadurch kriegen wir halt relativ viel immer von der Umgebung mit. Ja gut, Infostände sind Pflichtprogramm. Und ja, wir sind halt von der Personaldecke sehr, sehr, sehr dünn hier. Insofern machen wir hier kompletten Wahlkampftourismus. So großartig Tipps, was jetzt ihr nicht anders alle schon irgendwo rausgefunden habt, hätte ich jetzt, glaube ich, nicht. Okay, braucht ihr irgendwo bei Hilfe? Das habe ich jetzt nicht verstanden, was? Braucht ihr denn irgendwo bei Hilfe? Das haben wir auch als Punkt. Ja, ich muss noch mal gucken hier bei Personaldecke Infostände. Das wäre auf jeden Fall recht hilfreich, wenn da noch Leute kommen könnten. Okay, danke. Plakatierung läuft aber? Plakatieren läuft. Der nächste Schwall, der kommt am Sonntag. Und ganz so viele Plakate haben wir ja gar nicht für diesen riesen Wahlkreis. Wir sind halt ein sehr großer Flächenkreis mit 80 Kilometern in jede Richtung. Und insofern plakatieren wir an neuralgischen Punkten und läuft eigentlich ganz gut. Okay, danke. Ja, sollen wir weitermachen mit Viersen? Oder hat Viersen sich nur eingetragen und ist gar nicht da? Oder stumm? Kann auch sein. Dann, ja? Ich wollte nur noch mal loben, das Plakat mit dem Hund kommt übrigens sehr gut an. Selbst da, wo wir es nicht neben lokale Politiker hingehangen haben, hängen das irgendwelche Leute neben diese Politiker um. Ich habe mich toten amüsiert darüber. Das also dieses gegen Filz. Das ja, dann geht das doch mal in die Lokalpresse weiter, diesen Umstand, möglichst mit Bildern. Bitte was? Es wäre ein Umstand, den man mal an die Lokalpresse kommunizieren könnte. Womöglich mit Bildern. Bürger hängen Plakate um. Gute Idee. Also das kann ich nur unterstützen, wenn ihr da Leute findet, die da bereit wären, Bürger, die auch so einen klaren Weg gemacht so. Ich meine, natürlich müsste jetzt die Bürgerfrage und auch für Fotos und so, aber kann ich echt nur unterstützen, fände ich super. Danke für den Hinweis. Vielleicht unter Tipps Hinweise oben, oder? Ja, können, wie gesagt, nachher nochmal einfach vielleicht ein bisschen ordnen und generell nochmal durchgehen, was wir auch gucken, was wir noch oben mit hochnehmen, aber das auf jeden Fall, ja. Ja. Und die Bielefelder können vielleicht auch nochmal, falls sie noch da sind, ihre Idee vom Infostand auch nochmal erzählen, was sie so gemacht haben, weil ich auch gehört habe jetzt schon, das wurde schon übernommen, das mit der Kameraattrappe, das haben andere Kreise jetzt auch schon übernommen und finden das auch toll. Bielefeld ist nicht da mehr. Markus, hörst du uns eigentlich? Also Kompa. Der sieht nicht so aus. Ja, Viersen, achso, da steht auch, dass der Emanuel nicht da ist, hat das eingetragen. Bitte? Ich höre euch. Kannst du denn was zu Münster erzählen, weil bist du da im Bilde? Nö. Okay. Was denn zu Münster? Ich höre euch nur so halb mit einem Ohr. Ja, was da wahlkampfmäßig derzeit passiert, geplant ist und so weiter und so fort. Da ich letztens bei der Sitzung nicht war, kann ich nicht wirklich mitreden. Okay, kein Ding. Ja, ich lese mal Viersen vor. Da steht, hier ist plakatiert in Nettetal und Willig. Und weil jetzt gleich noch wieder plakatiert wird, ist er nicht da, der Emanuel. Unter Problemen steht auch wieder fehlendes Material, fehlen natürlich mit Schirm, wo wir eine Lösung jetzt haben, keine Affichenplakate mehr. Ausblick, Rest plakatieren, Städte, die vielleicht nicht jeder kennt. Infostände, wenn möglich im September Aktionstag mit Kryptoparty. Oder Kryptoparty oder Vortrag oder Pressefrühstück oder was auch immer. Am 15.08. Ist der Piratenbus da, Nico Kern ist dabei und ja, die Fracking-Wasserflaschen haben sie. Anscheinend ist das da ein großes Thema. Hilfebedarf, PM-Fracking und Kandidatenschulung. Ja, die brauchen Hilfe bei der PM, das müssen wir vielleicht an die AGÖA geben. Weiß nicht, ob da jemand davon da ist gerade. Was da bei Kandidatenschulung steht, weiß ich nicht genau. Es gibt eine Podiumsdiskussion wohl mit Gesundheitspolitik, aber da würde ich dann, ich bin mir nicht sicher, ob sie da die Schulungen von Clay in Anspruch genommen haben. Da das unter Hilfebedarfe steht, Thomas, ich würde auch sagen, das mit der PM geben wir einfach an die AGÖA weiter. Das denke ich, wir wollten ja sowieso eine Mail an die schicken mit den Terminen und da können wir ja die Hilfebedarfe nochmal weitergeben dann. Und bei der Kandidatenschulung, ja, könnte ich mir vorstellen, dass die vermeintlich ein Briefing im Bereich Thema Gesundheit brauchen. Da können wir sicher den Claimer ansprechen, ob er das im Rahmen seiner Direktkandidatenschulung einbinden kann und den Herrn Weyers auch nochmal ansprechen als den Kandidaten und Experten in der Sache oder andere Gesundheitsreferenten, die wir da vielleicht mal begeistern könnten, damit das mal anberaumt wird. Das, denke ich, würden wir dann in die Hand nehmen. Ja, das wäre auch so meine Idee gewesen. Allerdings weiß ich nicht, ob der Thomas begeistert ist, wenn du ihn Herrn Weyers nennst. Der Thomas, der versteht das schon. Das war jetzt nicht böse gemeint. Das war nicht ernst. Ich sehe, der Dodi ist da. Kann der Dodi noch was von Dortmund ergänzen? Das hätte ich auch noch gefragt. Dirk? Kannst du das? Ja, kann ich, wenn noch was Fragen sind. Ich war nur gerade nicht am Rechner. Du kannst gerne noch mal in Zeile 171 schauen. Ich habe schon ein bisschen was erzählt, aber du kannst sicher von den Dingen, die vor Ort hier passieren, noch ein bisschen besser berichten. Falls du den Padlink noch mal brauchst, ich stelle ihn noch mal eben. Ich muss nur gerade mal drauf gucken, was ihr schon habt. Ja, nächste Woche. Für nächste Woche ist natürlich die Petitionstour klar. Infostände, wir haben Samstag Infostand. Nächste Woche gibt es wieder mehrere Infostände in den Vororten. Und am darauffolgenden Samstag natürlich wieder der Innenstadt-Infostand, wie immer bei uns. Am 24.08. CSD-Demo. Wird jetzt leider nicht ganz so groß von der Organisation, wie wir vorher gedacht haben. Aus Kostengründen. Ab heute Nacht wird plakatiert, das sind wir gerade am Vorbereiten. Ab Mitternacht geht's dann los. Ansonsten macht Dieter, also einer unserer Direktkandidaten, macht tagsüber häufig morgens jetzt, sobald er wieder ist, jetzt gerade in Urlaub ein paar Tage übers Wochenende und ab nächste Woche wird er vormittags wieder kleine Infostände machen, so einfach mit dem Tisch und Sonnenschirmchen und sich dann da präsentieren. Dieter ist unser Direktkandidat, nochmal vielleicht daneben gesagt. Einer unserer Direktkandidaten. Genau. Wir wollen Andrea ja nicht unterschlagen. Nein, natürlich nicht. Aber Andrea macht mit ihren Leuten dann die Vorortstammtische. Infotisch, Entschuldigung. Ja, ansonsten haben wir natürlich verschiedene Flyer-Aktionen noch am Laufen, die jetzt in den nächsten zwei Wochen hoffentlich anlaufen, wo wir dann nochmal großflächig in der Innenstadt flyern werden. Für die Demo werden die, sobald die Flyer für die Demo fertig sind, werden die Anons die für uns verteilen. Also mit Maske und so, das kommt für die Demos eigentlich immer sehr gut. Hat sich ja schon bei den ACTA-Demos gezeigt, dass das super angenommen wird. Ja, ansonsten sind wir natürlich noch sehr stark eingebunden mit, was die Sache mit der Demo angeht, noch weitere Bündnispartner ins Boot zu holen, damit die möglichst groß wird. Ja, ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, immer her damit. Mit der Presse kommt ihr soweit klar in Dortmund, oder? Ja, das klappt schon halbwegs. Wenn nicht, wenden wir uns an die AGÖA. Alles klar. Jo, dann waren wir jetzt gerade eben bei Viersen. Ich mache einfach mal weiter. Haben wir jemanden aus Warendorf, Wesel oder Wuppertal? Sieht nicht so aus. Dann würde ich jetzt nochmal bitten, ob irgendeiner, der im Nachhinein zugekommen ist, noch da ist, der was über die Städte erzählen kann, wo keiner von da war. Ich poste auch gerade nochmal den Link. Ja, Christina, magst du mit Sonstiges oder so weitermachen? Du hattest da das, was der Yoshi wäre, da eingetragen, oder weißt du da auch nichts von? Ich kann der Yoshi ja selber was zu sagen, vielleicht. Ja, mach ich mal. Ich hatte noch ein Überbleibsel, weil keiner die haben wollte, eine URL. Bundestagswahlkampf 2012. Der Verweis auch für Berti. Ist meiner Meinung einfacher zu finden wie die Berti-Seite als Wikilink. Nur so als Info. Der bleibt doch bis Ende der Wahl so. Außer ihr habt noch andere Wünsche. Nö. Ja, ich habe mich ja jetzt bislang nicht gemeldet, weil ich mich ja keinem Kreisverband so richtig wahnsinnig zugehörig fühle, beziehungsweise hier bei uns lokal auch nichts mache, weil das alles viel zu weit weg ist und zu dezentral. Aber ich hätte da auch noch ein paar eher so Anliegen. Darf ich denn fragen, wo du herkommst? Hochsauerlandkreis. Ja, das ist doch Hochsauerlandkreis. Haben wir das nicht hier drin, oder? Ja, das ist ja drin, aber ich habe keine Ahnung, was die hier lokal machen. Und ich arbeite im Regelfall nicht mit den Jungs und ich bin auch nie auf dem Stammtisch. Ich bin immer nur in diesem Internet und deswegen arbeite ich nur auf Landesebene. Und da hätte ich ein paar Anliegen und Fragen. Schieß los. Und zwar zum Ersten hätte ich da ein paar coole Ideen für Videos. Da wollte ich mal fragen, ob ihr Ansprechpartner habt, die mir da vielleicht helfen können, die umzusetzen. Zum Beispiel, Melanie hat ja in Stralsund da bei dieser Aktion in Merkels Wahlkreis eigentlich eine super Rede gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Und der Frau Merkel da voll die Leviten gelesen. Aber das ist total verpufft. Erst gab es irgendwie keine Aufnahme, dann gab es eine, die kam viel zu spät auf YouTube und dann läuft ständig einer durchs Bild. Die Qualität ist total scheiße und die stehen da in der Fußgängerzone rum und sehen aus, als würden sie um Geld oder Nahrungsmittel betteln, statt da irgendwie ein politisches Statement abzugeben. Kein Podest und nichts. Und das sah irgendwie nach nichts aus. Und es wurde ja auch über die Social Media nicht gepusht, zum Beispiel auf dem Facebook-Seitchen von NRW, ne, wo das auch kein einziges Mal erwähnt. Und entsprechend pendelt dieses Video dann noch bei 76 Hits rum. Ne? Da ist ja nicht so besonders viel, sag ich mal, für eine Frau, die das auch nahtlos so im Bundestag hätte halten können. Und das ist einfach zu schade, finde ich. Und da könnte man das mal in so ein Video packen, wo sie das halt nochmal so sagt, ne, vor so einem Greenscreen und das dann in den Bundestag reinmontieren. Vielleicht sogar nicht mal unbedingt vor Bilder, im einfachsten Fall Standbilder. Ne? Und dann kann sie auch ganz andere Sachen machen, zum Beispiel, was man ja normalerweise nicht macht, im Bundestag irgendwie auf den Tisch springen oder der Merkel das direkt ins Gesicht schreien. Ne? Frau Merkel, machen Sie jetzt. Sie hat ja dauernd so irgendwie aber aufgefordert. Habt ihr da wieder, wenn ich da fragen kann? Also, ich kann da was zu sagen ein bisschen. Wir hatten diese Ideen ja auch, dass wir das mit den Videos ein wenig pushen wollten. Ich habe auch schon mehrfach angemerkt, dass ich jemanden aus Berlin habe, ich habe es auch in der Vorstandssitzung mal angemerkt oder auf jeden Fall auch dem Vorstand mitgeteilt, dass ich einen Menschen hätte, der für uns da auch nochmal so eine Art Workshop machen könnte, weil ich diese Meinung teile. Ich finde, so auch schon viele Videos auch gemacht wurden, die aber mehr oder minder zum Teil waren, die halt ein bisschen geht so, wenn man ehrlich ist. Also super, dass es gemacht wird. Ich möchte das gar nicht, ich könnte es nicht selber besser so, das will ich gar nicht sagen an der Stelle. Aber da ist sicherlich noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Ich rufe auch hier an der Stelle nochmal dazu auf, wer da Lust hätte, an einem solchen Workshop teilzunehmen. Der Herr sagte jetzt zu uns, vielleicht, Radbert, kannst du da wirklich Unterstützung leisten, wo du da auch noch Bedarfe siehst, was noch irgendwie optimierungswürdig wäre, weil der seinen Workshop auch darauf dann basierend vorbereiten würde oder gestalten würde. Und das ist ja jetzt auch gut. Es ist natürlich, die Bundestagswahl steht jetzt nun knapp vor der Tür, aber das ist ja auch ein Thema für die Kommunalwahl. Es gibt sicherlich so ein paar Leute, die im Landesverband zu nennen wären, die schon des Öfteren Videos gemacht haben. Natürlich die Leute vom Krähennest, aber auch noch daneben gibt es noch so zwei, drei Leute, die da auch sicher Ambitionen hätten. Die sollte man tatsächlich alle mal zusammen versammeln. Und Radbert, was hältst du davon, wenn wir einfach mal so ein, ja, nenn's wie du willst, Video-Mumble, aber einfach ein Mumble nächste Woche anberaumen, wo wirklich die Leute mal zusammenkommen, die Bock haben zu filmen? Und vielleicht auch dann Kandidaten, so wie Melanie, einladen und da dann diese Ideen, die du hast, einfach nochmal zu platzieren. Und vor allem den Bernd auch nochmal mit einladen, weil als Ines und ich mal die Idee hatten, so ein Channel vielleicht auch sinnvoll, einen einzigen Kanal zu nutzen, weil der dann auch eine höhere Chance hat, dass der irgendwie leichter wiedergefunden wird und eine weitere Verbreitung findet, als jetzt, wenn wir drei verschiedene wieder haben. Ja, wer ist das dann, der diesen Workshop anbieten wird? Also ich bräuchte ja im Grunde keinen Workshop, ich bräuchte einen, der das schon mal gemacht hat, ne? Der eine Erfahrung hat, der schon mal mit Greenscreen gearbeitet hat, der vielleicht auch noch ein paar Meter Pappe in Grün da hat, der da irgendwie nehmen kann und wo ich halt hingehen kann und sagen kann, hier, lass uns das realisieren. Ja, der Typ sitzt in Berlin. Der ist aber schon ein erfahrener Mensch, der ist jetzt selbstständig, der hat aber auch schon viel. Der hat Dokus für ZDF auch gedreht schon und auch bei anderen Sendern war er schon, also das ist schon ein Profi. Ja, das heißt, den kann ich dann fragen. Wer ist denn das? Wie heißt denn der? Florian Kapfer heißt der. Seine Nummer jetzt hier noch zu platzieren, möchte ich jetzt ungern machen, weil da würde ich gerne persönlich nochmal vorher gerne mit ihm Rücksprache halten, ob das für ihn in Ordnung ist. Da braucht man aber nicht unbedingt bis nach Berlin. Also Nein, der würde tatsächlich auch hierher kommen, das hat er angeboten. Nee, das meine ich nicht. Ich meine damit eigentlich, dass wir in Düsseldorf auch jemanden sitzen haben, beziehungsweise ein Mülheimer, der damit auch umgehen kann. Ja, dann ist das ja, dann kann der ja auch gerne sich da melden für diese Aufgabe oder da kann ja auch gerne der Mensch das dann übernehmen. Das war jetzt nicht irgendwie gegen NRW zu sehen oder dass das hier keiner kann oder so. Wie heißt denn der andere? Das ist ja Jaroslav, der auch das Streaming im Landtag macht, der kann eben auch, der hat auch Software, um solche Klamotten zu machen und das geht. Auch kurzfristig. Ja, das ist doch cool, das klingt doch gut. Also, könnte das dann vielleicht mal, dass der Mensch mit den Ideen aka Radbett mit dem Jaroslav zusammengebracht wird und wenn ihr da Hilfe braucht, was die Kandidaten anbelangt, dass die angesprochen werden und oder die Idee verbreitet wird, wenn ihr da Hilfe und Unterstützung braucht, könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. Ja, ich frage den dann mal. Gut. Haben wir noch irgendwelche Leute, die noch irgendwas sagen können zu irgendwelchen Kreisen, die eben noch nicht gesprochen haben? Solskin, du hattest mich gebeten, ich weiß nicht, ich bin gerade erst dazugekommen, das mal anzusprechen mit den Plakatständern in Dienstlaken, das Problem. Ja, ich muss mich kurz abholen, aber schieß mal los auf jeden Fall. Wir haben das Problem, dass wir da die Auflage haben, dass die Plakate quasi Bodenkontakt haben müssen. Sprich, irgendwie auf solchen Gestellen montiert sein und nicht direkt irgendwo an die Laternen befestigt werden dürfen, sondern eigentlich nur so angelehnte oder so Dreiecksständer, die man da aufstellen darf. Was natürlich mit den Hohlkammerplakaten da eher nicht so geht. Ja, da war ich im Regio Mammel. Das gleiche Problem gab es in einer Gemeinde in Paderborn. Da hatte jemand, der Sammy, den Vorschlag gemacht, solche Dreieckständer irgendwie mit ein paar Latten aus dem Baumarkt einfach selber zu bauen, aus Holz. Schließe ich vielleicht auch mit der kurz. Das ist eine grandiose Idee. Da müsste nur irgendwie eine Schreinertruppe haben, die das irgendwie so schnell macht, dass nicht alle Laternen in Dienstlaken schon von SPD, CDU, FDP und allen anderen besetzt sind. Also erstens bräuchtest du da einiges an Latten. Wenn du da irgendwo 150 Plakatständer bauen willst, nochmal eben, das kriegt selbst ein Profischreiner wahrscheinlich nicht in den paar Tagen hin, in denen wir irgendwie da Plakate hinkriegen sollten. Das wird schwierig, glaube ich. Sei doch mal ein bisschen kreativ. Nimm dir eine 2-Meter-Latte, schneid immer 10 cm ab, mit einer Schraube oder unten ankleben und hinstellen. Dann sind sie auch nicht auf dem Boden, die sind vom Boden weg und wenn sie meckern, grinst du an und sagst, ja, dann machen wir es nächstes Mal anders. Ich weiß halt gerade auch keinen anderen Rat. Also, rede am besten mal, wie gesagt, mit Sammy. Info noch, Dienstlaken, ist das alles Oberhausen? Dienstlaken ist Wesel 3 und gehört zum Wahlkreis zusammen mit Oberhausen. Ja, das ist ein Wahlkreis. Okay, dann, wo packen wir das jetzt runter? Unter Wesel? Ich hab's. 117, Oberhausen und Wesel 3. Okay, das sind ja nun extra Kosten, die euch da entstehen gegenüber den anderen Kreisen, die so in der Form vielleicht auch nicht voraussehbar waren. Das ist jetzt nicht, das müsste man dann den Landesverband mal fragen. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt gerade keine Vorstellung. Du sagtest jetzt gerade eine Hausnummer von 150 Plakatständern. So, ich muss gestehen, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wie teuer das ist, diese Dinger zu bauen. Weißt du da was, Andro, oder hast du da auch irgendeine Hausnummer, was die Kosten belangt? Nicht annähernd. Ich hatte eigentlich eher die Hoffnung, dass vielleicht irgendwo anders das üblich ist und die Dinger noch stehen, dass man da irgendwie was dran machen kann. Weil ich sag mal, wenn du diese Affischenplakate aufgekleistert hast, das waren ja auch irgendwie Platten, an denen eventuell einfach diese Latten da waren als Beine, weil man sie irgendwie nur aufgestellt hat. Ich hatte eher die Hoffnung, dass irgendwo so Dinger fertig lagern halt. Das war das ist das Erste, was wir natürlich jetzt mal erstmal hier in die Runde schmeißen können und dann vielleicht auch nochmal über die Mailinglisten fragen können, ob es in vergangenen Wahlkämpfen vielleicht auch woanders Auflagen in dieser Art, ob es solche Auflagen gab und vielleicht jetzt diese Auflage nicht mehr besteht und die Leute das tatsächlich überhaben. Weiß da irgendwer im Raum hier was? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir natürlich jetzt, das würde ich auch nochmal über Twitter dann machen, ob irgendwie in anderen Landesverbänden da sowas über ist vielleicht oder jemand Erfahrung in solchen Dingen hat. Und dann würde ich vorschlagen, sofern ich sehe natürlich den Punkt, was du gerade gesagt hast, dass wenn ihr das jetzt mal eben schnell machen müsst, das natürlich ziemlich schwierig ist. Aber da würde ich dann die Hoffnung in unsere solidarischen Mitglieder setzen. Mir fallen ja jetzt hier in Dortmund so zwei, drei Leute ein, bei denen ich weiß, die sind handwerklich versiert. Und die würde ich dann auch mal fragen und würde sagen, hey, kann ich euch mal einpacken und mitnehmen nächste Woche in die Berti, dass wir da irgendwie das mal gemeinsam machen. Es wurden ja auch schon in Gemeinschaftsaktionen auch schon Transparente gemalt und so. Und vielleicht finden sich da mal eine Handvoll Leute oder ein Dutzend Leute, die das dann auch unterstützen würden und da einfach mit anpacken und dem Kreisdienstlagen dann mal helfen oder dem Kreis Wesel. Das wäre Zucker. Weil, also ich sehe jetzt keine andere Möglichkeit, aber wenn jemand anderen Vorschlag hat, einen besseren, bitte raus. Aber das ist jetzt was, wo ich denken würde, okay, komm, das sollte doch eigentlich irgendwie machbar sein, weil wir Piraten sind und da mal einen Nachmittag sich hinzusetzen und zu basteln, denke ich, kriegen wir doch schon hin. Ja, also ich sehe auch gerade, dass ja eigentlich das ganze Ruhrgebiet drumherum, die kann man ja eigentlich alle mal da irgendwie drum bitten. Ich weiß, ihr habt einen Ruhrgebiet-Stammtisch, habt ihr nicht auch irgendwie vielleicht eine Ruhrgebiets-Mailingliste, wo man dann alle auf einmal erreicht? Hellwig-Stammtisch, die ist, glaube ich, recht gut frequentiert. Ja, ich bin etwas müde. Frequentiert. Okay. Es gibt auch eine Ruhrgebiets-Mailingliste. Ich würde empfehlen, es darüber zu werfen. Ich packe das gerade alles zusammen, so ein bisschen habe ich es nochmal unter Sonstiges ab 656 gepackt, die Zeilen. Vielleicht da einmal die Ruhrgebiets-Mailingliste nochmal eintragen, das wäre lieb. Und weiß jemand, der Hellwig Stammtisch, den sprachst du gerade noch an? Ja. Ist da in nächster Zeit ein Termin? Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ich guck mal. Danke. Ziemlich langsamen Netbook. So, der Le Brinkmann hat gepostet, Kleve hat das Problem auch in manchen Gemeinden. Kannst du nicht sprechen? Weil vielleicht weißt du da mehr zu. Zum Glück haben wir jemanden aus dem Landesvorstand hier. Ist Paki irgendwie, hört er zu? Ich kann noch was zu Kleve sagen. Sagen wir, ich komme aus der komplett anderen Ecke von NRW und habe das auch nur gehört, dass jetzt die Leute aus Kleve das Problem haben. Sie haben sich wohl erkundigt. Also kaufen möchte man diese Aluständer auf jeden Fall nicht, weil die irgendwie 100 Euro kosten oder noch mehr pro Stück, diese Dreieckständer. Ja. Worum geht's denn? In Dienstlaken und wohl auch noch in anderen Städten gibt's die Auflage für Plakate, dass man sie nicht als Hohlklammerplakate hängen darf und auch keine Plakatwände hat, sondern dass man solche Dreieckständer oder sonst irgendwas braucht, dass die unten am Boden stehen. Ja. Und die haben die da nicht zur Verfügung und die Dinger irgendwie zu basteln aus Holz oder so, das würden wir gerade versuchen zu organisieren, allerdings kostet das Material auch Geld. Da ist die Frage, ob der Landesverband da aushilft. Es ist natürlich so, dass das eine Sache ist, wo die Kreise jetzt nichts für können, sagte ich halt eben, und das ist für die dann quasi blöd gelaufen. Und das bedeutet für die Extrakosten, die andere Kreise so nicht haben. Und da ist halt die Frage, müssen die das aus ihrem Budget dann nehmen oder hat der Landesverband da vielleicht die Möglichkeit, die Kreise in irgendeiner Form zu unterstützen, weil natürlich da schon eine auch unvorhersehbare und auch für euch natürlich ungünstige Ungleichbehandlung dann verschiedener Kreise einfach aufgrund der Auflagen der Kommunen da ist? Grundsätzlich natürlich, klar. Wie sieht das denn aus? Wie viele Kreise haben sich da bis jetzt gemeldet, die das Problem haben? Also wir hörten jetzt hier Dienstlaken, Paderborn betrifft das wohl und Kleve. Ich habe selber auch mal den Andro eben, oder wir haben schon eben darüber gesprochen, wie teuer Marken sowas sein, so diese Dinger zu bauen. Also ich habe da jetzt keine Vorstellung, wie teuer das ist. Das würden wir dann vielleicht da mal in der Berti zu aufrufen, dass handwerklich versierte Menschen sich mal Nachmittag da bitte einfinden und alle zusammen wie diese Dinger basteln. Nur dann muss halt natürlich, das Material muss natürlich irgendwo herkommen und dann bezahlt werden. Aber wie viel sowas kostet, also bei solchen Sachen bin ich ehrlich raus, was solche Holzdinge dann vielleicht oder was man da braucht, kosten würden. Keine Ahnung. Vielleicht hat sowas jemand ja auch noch irgendwie ein bisschen Material über und kann das auch mitbringen und sagt, okay, hier, das spende ich, das liegt sowieso bei mir rum, aber da bin ich an der Stelle raus. Darf ich mal nachfragen? Solzken, ihr redet von den Plakaten, die man nicht aufhängen darf, die man hinstellen muss. Ne? Da habe ich eine gute Idee. Die Plakate befestigen auf ganz normalen Holzlatten und als Dreierpack aufstellen und oben die Holzlatten in der Mitte verbinden mit Tacker, was weiß ich wie. Also dass es quasi wie so ein Tipi aussieht. Das ist die Idee, die aufkam dann im Regio-Mumble. Das habe ich irgendwie auch angesprochen. Ich habe es mir wahrscheinlich nicht so gut rübergebracht, wie du jetzt. Oh, entschuldige. War nicht Absicht. Ich wollte es nur irgendwie anschaulich machen, ne? Das steht am festesten, das ist am billigsten, weil man da ganz normale Holzlatten nehmen kann. Die muss man nur oben, muss man so zusammenstellen und oben so verbinden mit großen Tackerklammern, dass das auch wirklich hält. Und man kann natürlich noch mit den dünnen kleinen Kabelbindern die Plakate an einer Stelle auch miteinander verbinden. Oben. Ja, wir sind gerade im Pad, da schreiben wir das jetzt auch. Zeile 666, Sammy. Ich bin nicht im Pad. Ach so, da ist es, ja, gut. Das wäre toll. Wir sammeln da gerade mal so ein bisschen, da habe ich es mal versucht, zumindest ein bisschen festzuhalten, das Problem an sich und die Lösungsvorschläge, die jetzt hier schon so in den Raum gestellt wurden. Ich mache eben eine Zeichnung mit Filzstift, fotografiere die und schicke die über Twitter an Paki. Ist das okay? Ja, nicht an Paki. Du kannst das ja vielleicht auch irgendwie mit Dropbox-Link oder sowas hier ins... Kriege ich jetzt nicht hin, weil sowas braucht bei mir immer länger und oder geht in die Hose. Also in CC, das mit dem Foto und Hochladen über Dropbox und so und die Idee verbreiten, da können wir vielleicht auch nochmal gucken oder das nochmal auch auf Plakate, Werbemittel oder eine Unterseite da machen, wo wir das auch hinpacken. Hast du eine Idee, wann ihr die ersten Dinger davon gebaut habt, Sam? Ich wollte das erstmal meinen Leuten morgen auf dem Infostand sagen. Ich habe ja morgen einen vollen Tag, komm auch gerade jetzt vom Plakate hängen, deswegen bin ich so spät. Wir haben morgen ja unsere Malaktion und wenn wir zwischendurch mal Päuschen haben oder ich gerade keine Kinder an der Staffelei habe, dann bespreche ich das mit denen, dass irgendjemand in den Baumarkt fährt, ganz einfache normale Latten kauft und dann werden wir das zusammenbröseln. Das ist einfach eine Frage von Kreativität und Fantasie, mehr ist das ja nicht. Nee, das ist klar. Ich meine, halt, sobald irgendeiner so ein Ding mal gebaut hat, bitte macht ein Foto davon, weil das wäre auch schon mal toll, wenn das dann rumgeht. Ja, ich könnte ja eine Zeichnung machen, aber wie gesagt, ich schicke die jetzt, weil ich im Druck bin, ich muss auch noch Abendessen machen gleichzeitig. Ich mache jetzt eben eine Zeichnung und schicke die über Twitter an irgendwen. An wen soll ich sie schicken? Ja, an, keine Ahnung, an Berti. Was weiß ich. Okay. So, Sammy, wer bezahlt die Dinger bei euch? Nehmt ihr das aus eurem Budget oder was? Aus eurem? Wenn das nicht zu viel wird, dann bezahlen wir die selbst, denn für jeden Pipifax einen Antrag stellen, ist unheimlich zeitverzögernd. Und ich habe sowieso einen Haufen Quittungen hier, das überschreitet schon fast das, was ich beantragt hatte. Und alles andere, wenn wirklich weitere Kosten kommen, wie zum Beispiel bei meinen Direktkandidaten Plakaten, die sind zusammen mit den Flyern dann teurer als die 100 Euro. Das nehmen wir dann aus dem VKV. Müssen wir mal gucken. Ich denke mal, das handelt sich nicht um große Beträge, sondern wirklich kleine. Okay, das war halt die Frage, weil wir alle hier jetzt nicht so eine Vorstellung davon hatten, wie teuer sowas wohl sein wird. Ja, wenn man die Latten einzeln im Baumarkt kauft, dann wird er ganz schön teuer, davon ist auszugehen. Aber Thema Geld, das wäre jetzt meine nächste Frage, ne? Wo das ja auch eine Geldsache ist. Wolltet ihr nicht mal so eine Crowdfunding-Geschichte aufbauen, hier auch mit dem Bernd? Ich frage deshalb, weil Geld ist ja immer Thema und zum Beispiel jetzt hier aktuell habe ich ja mitgekriegt, ne, der Harald mit seinem Piratenbus, der ist ja super gefragt, der ist quasi jetzt schon, wenn ich das richtig sehe, ausgebucht bis ungefähr 2 Wochen vorm Wahlsonntag. Und der tritt da super stark in Vorleistung und der kann ja auch nicht so viele berufliche Termine dann wahrnehmen durch diese Auslastung und so weiter. Und ich habe echt den Eindruck, dass er auch ein bisschen spät da seine Kosten vom Verband erstattet bekommt. Und da wäre es doch eine super Sache, wenn man da mal irgendwie eine Pledge aufmachen konnte, weil das kommt so super an vor Ort immer auch bei den Leuten, wo er dann seine Infostände macht. Die würden bestimmt sofort da jede Menge spenden. Ja, also das mit den Crowdfunding-Sachen mache ich. Da ist eigentlich gerade was geplant. Allerdings... wenn der Harald da gerne irgendwie eine Pledge in der Richtung hätte, dann soll er sich mit mir kurz schließen, dass wir dann irgendwie da was aufmachen. Wir brauchen halt ein ganz konkretes Ziel, wofür gespendet wird. Wenn man einfach sagt, ja, der Piratenbus, müssen wir gucken, wie wir das machen. Also um eine Motivation für die Spender zu haben, müssen wir halt ein konkretes Spendenziel da definieren. Wobei natürlich auch noch zu sagen ist, dass gestern haben wir das auch besprochen in unserer Teamsitzung und weil da aber das Interesse, das im Rahmen von oder im Zusammenhang mit Pledges waren halt im Moment sehr gefragt, auch die Großplakate. Und das ist auf jeden Fall auch was, wofür wir auch, wenn daneben, aber auch auf jeden Fall mit dann auch zu aufrufen würden. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, irgendwie Großplakate zu besorgen, die nicht nur dieses Standardmotiv sind, sondern auch irgendwie dieses Überwachungsmotiv oder andere irgendwie zu spenden? Ja, da gibt es, also es gibt ja einen Link bei uns schon im Wiki, den habe ich reingesetzt, wo es um Großplakate und weiß ich, was für Motive gibt. Man muss grundsätzlich bei Großplakaten unterscheiden. Es gibt einmal diese Spendengeschichte, die da über die Seite läuft. Das ist halt dieses Uraltmotiv. Das geht über die, das geht halt über kommerzielle Plakatträger, die halt sowieso das ganze Jahr an Stellen hängen und die mietet man dann einfach für 3 Tage oder wie lang das da ist. Da gibt's nur dieses eine Motiv. Ansonsten kann man ja aber auch Wesselmänner aufstellen. Da gibt's, habe ich da hingepostet, es gibt so eine Selbstbauanleitung, um Wesselmänner zu bauen halt mit Holzlatten und sonst wie. Und es gibt auch die Methode, die die Aachener und die Neusser machen, einfach Meshplane oder sowas auf Bauzäune aufzuziehen. Und das ist wahrscheinlich die einfachste Methode in dem Fall. Da hat man eine Auswahl an einigen Motiven, die die SG-Gestaltung da bereitgestellt hat, unter anderem auch das schöne Merkel-Lafer-Motiv. Aber da brauchen wir wahrscheinlich eine extra Genehmigung, oder? Von der Stadt oder Kommune? Ja, für jeden Wesselmann, wie auch immer, für jedes Großplakat, was du aufstellst, brauchst du eine gesonderte Genehmigung von deiner Kommune. Ha, ich habe eine für Delbrück. Du hast eine? Habt ihr auch ein Großplakat? Nein, kein Geld. Ja, ah, okay. Dann ist das jetzt der Punkt, wo wir vielleicht einfach unten im Pad mal sammeln sollten, wer welche Kommunen eigentlich gerne Großplakate hätten. Dann können wir nämlich dafür dann die Pledge aufsetzen und dann hoffen, dass auch die Leute dafür dann spenden. Und gerade der Landesvorstand hat ja gestern auch nochmal explizit so darauf hingewiesen, dass so Werbemittel und da würde ich halt auch, und dass das auf jeden Fall jetzt auch nochmal angegangen werden soll, auch im Vergleich zu Veranstaltungen. Das war da, glaube ich, auch irgendwie so wichtig. Und ich finde, ich glaube, Großplakate kommen halt auch ziemlich gut und sind halt auch immer sehr, sehr gefragt. Auch. Und es war nicht nur einmal Thema in den letzten zwei Wochen, auch in der Berti, das mit den Großplakaten. Die Motive, vielleicht auch nochmal den Link für die Motive, die es da irgendwie zur Auswahl gibt, auch nochmal in das Pad mit reinpacken, wobei ich auch selber gerne nochmal kurz nachgucke, wo der ist. Ich packe den Link von unserer Berti-Wiki-Seite rein. Da ist dann nochmal der Link zu den Motiven. Es kommt wieder quer. Ich mache das jetzt nicht mit Drehen. Das dauert mir zu lang. Ist der Jossi noch da? Ja. Wolltet ihr nicht, der Kai, oder habt ihr nicht in Aachen auch irgendwas mit Großplakaten noch auf jeden Fall in Plan? Oder wolltet ihr nicht auch? Na, momentan haben wir noch unseren eigenen großen, den wollen wir auf jeden Fall aufbauen. Ob jetzt die anderen aufgebaut werden mit den Bauzäunen, das wissen wir aktuell noch nicht. Außerdem wird uns jetzt auch momentan halt das Geld dann auch gemacht. Ja, wir sind ja gerade dabei, eben zu gucken, dass wir konkrete Spendenziele definieren können für Pledges, die dann nochmal ins Leben gerufen werden sollen. Und jetzt sammeln wir halt erstmal, wir sind dabei, die Orte zu sammeln, die das halt schon mal angedacht hatten und auch vielleicht schon eine Genehmigung haben oder eben wie ihr dann schon die Materialien wie ein Bauzaun oder so zur Verfügung haben. Ja, und wir sammeln einfach gerade nur. Ja, die Bauzäune sind übrigens die Krux an der ganzen Sache. Die müsstet ihr dann irgendwie selber vor Ort organisieren und irgendwie finanzieren können, weil ja, wir können natürlich schlecht jetzt irgendwie einen Bauzaun kaufen, zentral für NRW, der dann rumgekarrt werden muss. Die Dinger sind ja einfach sauschwer. Die Bauzäune haben wir schon. Wir haben auch schon Material, um richtige Mittelmänner zu bauen aus Holz. Das wurde letztes Jahr alles gekauft. Was wir halt bräuchten, wäre halt bloß dann die Plant. Ja. Sammy, ihr hattet in Paderborn auch Interesse daran, weil das steht jetzt nicht in Pad Zeile 672. Ich schreibe gerade was im Bett, trage mich gerade ein. Ja, hatten wir schon, nur, wie gesagt, Kosten, Kosten, Kosten. Ja, nee, ich sag ja, wenn wir das ja über Crowdfunding finanziert bekommen, dann bleiben euch ja die Kosten erspart, außer vielleicht für den Bauzaun. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Dann schreibe ich einfach Paderborn mit dazu. Danke dir. Ja, dann hätte ich nochmal eine Frage. Und zwar könnte es sein, dass ich da demnächst eine Podiumsdiskussion an meinem alten Gymnasium in Arnsberg wahrnehme. Habt ihr da einen Ansprechpartner, der mich in Sachen Energiewende mal ein bisschen detaillierter fit machen kann? Kommt aufs Thema an. Da ist heute Abend um 21 Uhr eine Sitzung Energiepolitik im Mumble. Solltest du vielleicht einfach mal reinhüpfen um 9 und da fragen. Ansonsten Kai ist ja auch energiepolitischer Sprecher der Fraktion, glaube ich. Den einfach mal fragen. Ja, die sind heute Abend im Mumble. Lutz ist da, da geht es um diese Messbarkeit von eingespeisten Daten in der Energiepolitik. Und die haben sich gerade erst zusammengefunden und da ist heute Abend die zweite Sitzung. Also Radbert, geh da einfach rein. 21 Uhr, Kai wird auch da sein. Korrigiere, die sind oben schon in dem Raum. Siehste? Ich habe auch noch mal kurz eine Frage. Und zwar bin ich nochmal der aus Leverkusen. Ich hatte vergessen, darauf hinzuweisen, dass wir gerne am Monatsanfang, wo wir immer unseren monatlichen Stammtisch haben, auch mal eine Krypto-Party zu veranstalten. Allerdings ist lokal, ich habe schon diverse Sachen rumgefragt, keiner da, der sich in der Lage sieht, das dann irgendwie vernünftig zu vermitteln. Nutzen ja, aber vermitteln eher schlecht. Ich hatte eben so am Rande noch letztlich mitgekriegt, dass in Köln am Wochenende was gelaufen ist. Gibt es denn irgendjemanden als Ansprechpartner, den man dazu eventuell einladen könnte? Sasa koordiniert das Ganze. Wend dich mal an Sasa Raber. Okay, danke für den Tipp. Ja, die ist gerade am Aufbauen einer solchen Vortragsreihe und die sammelt auch Leute, die es eben auch, oder Referenten sammelt sie auch und hat da, glaube ich, auch schon ein paar Leute, die da eben als Referenten zur Verfügung stehen und die kann dir da sicher jemanden nennen und vermittelt das gerne. Danke. Ich habe jetzt nochmal eine Frage an die Runde, und zwar, was die Großplakate angeht. Wenn wir dazu jetzt eine Crowdfunding-Aktion aufmachen und das, sagen wir mal, wir erreichen das Ziel, jetzt, wir haben hier 4 Leute, die Interesse haben, wir erreichen das Spendenziel für ein Plakat. Ich würde es so vorschlagen, man baut, man gibt quasi, während, wenn man die Spende abgibt, dann muss man seine Daten angeben, gibt man auch seinen Wunschstandort an, von diesen Möglichkeiten, wie auch immer, oder generell einfach per Plaintext. Und wenn das Spendenziel dann zusammenkommt, würde das erste Plakat dann dastehen, wo die meisten Wunschziele, wo den meisten Leuten das Wunschziel war. Würde euch das demotivieren, wenn ihr quasi spendet und das nicht bei euch in der Ecke ankommt? Weil das ist nämlich so das Problem bei der ganzen Sache. Sehe ich jetzt für Düren kein Problem drin. Es sind verdammt nochmal Bundestagswahlen. Das ist deutschlandweit. Ja, ich sehe das ja genauso. Es ist halt nur generell bei Pledges ist halt so ein lokaler Bezug immer was ganz Tolles, wenn man dann quasi sozusagen selber wieder betroffen ist. Deswegen war das einfach eine Frage in die Runde. Aber dann würde ich das nämlich genauso machen. An Leverkusen, ich habe das nochmal in Zeile 378 des Pets geschrieben, dass an Sasa, da habe ich nochmal die E-Mail-Adresse und den Twitter-Link hier reingeschrieben, dass du auch weißt, an wen du dich da, oder falls du die Kontaktdaten nicht kennst. Ja, Twitter nicht kennt man ja, aber E-Mail-Adresse ist auch immer gut. Dankeschön. Gut. Ich würde sagen, Punktlandung fast. Wenn jetzt nicht noch irgendwas Größeres ist, wenn ihr noch Fragen habt jetzt, dann würde ich mich an der Stelle auch bedanken. Ich weise nochmal darauf hin, dass das Pad jetzt dann auch zeitnah ins Wiki kommt. Wir da nochmal die Terminschiene raus extrahieren von den Sachen, die da jetzt drinstehen. Das Pad wird immer dasselbe sein für alle Sitzungen im Wahlkampf. Also auch kein irgendwie noch Datum da oben mit rein. Wir werden das Pad leeren, weil Sachen, die Inhalte kommen ja dann ins Wiki. Die Seite kommunizieren wir natürlich auch. Und wenn ihr dann unter der Woche was habt, ab Montag könnt ihr in das Pad dann wieder hier, also wir wollen das bestätigen, Sonntag soll das alles passiert sein, ne? Wir haben alle auch andere Dinge zu tun, also will ich da niemanden jetzt groß unter Druck setzen, wenn das jetzt nicht heute Abend schon passiert ist, irgendwas. Daher könnt ihr ab kommendem Montag wird das Pad dann wieder leer sein und dann könnt ihr da auch schon Sachen, wenn ihr am kommenden Freitag nicht da sein könnt und euch fällt jetzt gerade was ein für euren Kreis, dann könnt ihr das da auch schon reinschreiben. Also seht das gerne auch als so dynamisches Ding jetzt hier für die nächsten 6 Wochen. Ist der Tweet angekommen, Solzken, an die Berti? Der was ist angekommen? Ich habe das auch nicht verstanden. Der Tweet mit dem Foto. Mit dem Foto der Zeichnung. Das muss ich eben mal gucken. Warte mal, ich hatte... @Berti149? Ja. Ich aktualisiere mal. Kann das sein, dass auf der Webseite noch der alte Wahlkampf-Wammeltermin drinsteht? Ja. Das kann sein. Also da auf der Hauptseite, ne? Ja, und da bei Besprechungen und so. Ja. Danke für den Hinweis. Gibt es eigentlich irgendwo einen aktuellen Belegungsplan, wann einer in der Berti ist? Ja. Auf der Berti-Seite unter Schichtplan. Ich glaube, er wollte eher darauf hinaus, dass er im Moment nicht sehr gut gepflegt ist und das ist sicher nicht von der Hand zu weisen und da müssen wir uns wieder ein bisschen mal am Riemen reißen, dass wir das ein bisschen mehr wieder pflegen. Allerdings ist natürlich das, was auf der ersten Seite steht, dass Montag und Dienstag die Britta immer da ist von 11 bis 17 Uhr, Mittwoch Claudia und Donnerstag, Freitag der Alex von 11 bis 17 Uhr. Also das ist natürlich immer so. Aber nichtsdestoweniger, vielleicht tragen die das auch deshalb da gar nicht mehr ein, weil die halt sowieso da sind. Aber wir unsererseits, so die Ines, der Thomas und ich und Martin, der Clay, könnten da auch mal wieder ein bisschen vorbildlicher werden und das eintragen. Ich habe zum Beispiel gesucht, ich habe mich jetzt gefragt, ist zum Beispiel morgen wer in der Berti? Und dann habe ich halt geguckt und habe da irgendwie gar nichts zu gesehen und dann gesehen, dass die ganze Woche da auch nicht gefüllt ist. Das sah irgendwie irritierend aus. Okay, du hast recht. Vielleicht kann man das, Yoshi, kann man das automatisieren, dass das so mal da eingepflegt wird, dass diese Schicht, die halt generell ist, verwirrt wahrscheinlich, weil das auf der Hauptseite wahrscheinlich da nicht so deutlich wird, weil man dann einfach in den Kalender guckt. Das ist schon richtig. Also kann es leider im Wiki keinen automatischen Kalender ohne extern Bot machen. Das heißt, du musst die leider alle händisch eintragen. Das geht sonst nicht anders. Gibt es da keine Wiederholungstermine im Kalender? Ja, aber der Kalender kann es nicht darstellen, weil das Wiki ist zu blöd dazu. Oder du zauberst mir jetzt was aus der Finger und dann programmiere ich das um. Ich weiß ja nicht, ob es da jede Woche irgendwie einen Termin da irgendwie einzutragen ist. Ja, das Wiki hat theoretisch diese Funktion, die funktioniert, oder ich habe es noch nicht am Laufen gekriegt. Und sonst, wie der NRW-Stammtischkalender, der trägt dann immer nur den nächsten ein. Das heißt, er würde immer nur einen Termin eintragen und der alte würde dann wieder rausfallen. Das ist vielleicht nur eine einzige Möglichkeit, aber sonst geht's nicht. Okay. Ja, außer der Alexander hat da noch irgendwas auf Lager, also ich kann das nicht. Gut, falls dann keine weiteren Fragen sind, Thomas, würde ich sagen, ihr könnt natürlich alle gerne noch hier in dem Raum bleiben, aber dass wir das offiziell jetzt erstmal beenden. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein und für all eure Infos und das andere geht jetzt, wie gesagt, seinen Gang. Wir werden nächste Woche dasselbe wieder machen. Da ist der Martin Kestschis, der Clay moderiert da, glaube ich. Ja. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Abend. Ja, von meiner Seite Danke. Auch vielen Dank. Ich darf darum bitten, sollte irgendwas von den Anregungen, die quasi als Aufgaben an uns übertragen wurden, nicht umgesetzt werden, dann liegt das daran, dass das irgendwie das irgendwo runtergefallen ist, dann erinnern uns bitte dran, aber seid es nicht böse. Wir haben uns das vorgenommen, das alles hier zu machen. Danke. Und Solzken sagt Bescheid, wenn ich das in Wiki kippen soll. Ich werde mir das nachher auch noch ein bisschen angucken. Yep. So, Aufnahme, Schluss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.